Protokolle 6.1. Sehr bald werden wir gewaltige Monopole, Sammelbecken riesiger Reichtümer errichten, von denen sogar die großen Vermögen der Nichtjuden in einer Weise abhängig sein werden, dass sie mitsamt der Kredite der Staaten am ersten Tage nach einem politischen Zusammenbruch verschwinden. Mögen die hier anwesenden Herren Volkswirte die Bedeutung dieses Gedankens erwägen. Protokolle 6.2. Wir müssen mit allen nur möglichen Mitteln die Bedeutung unserer obersten Regierung zur Geltung bringen, indem wir sie als den Beschützer und Wohltäter aller derjenigen hinstellen, die sich ihr freiwillig unterwerfen.